ich muss die schwarze Königin besiegen. Der Einzige, der mir dabei helfen kann, ist Pyga. Ich muss ihn wiederfinden. Pyga, wo bist du? Ups. Sie haben gerufen, Madame. Ja, aber bist du Pyga? Nein. Bin Victor, ihr Robot, ihr Butler, ihr Boy. Ich geh stets sehr diskret vor, bin nützlich und treu. Keine Fragen, ein Mann für Tag und Nacht. Kein Streiten, kein Versagen, ein Mann, der alles macht. Mein Name ist Victor, hab Kraft und hab Mut. Ich kann ihren Wünschen dienen, wie es keiner sonst tut. Mechanisch, anorganisch, mathematisch, automatisch, elektronisch, ergonomisch, exzeptionell, partiell, rationell. Bin Victor, ihr Robot, mach alles für sie. Garantiere ihre Freude und Lust, wie noch nie. Sensationell, originell, sexuell. Mein Name ist Victor. Realistisch, optimistisch und rationell. Exzeptionell, hermaphroditisch, harmonistisch und sophistisch, exklusiv. Sexuell, funktionell und aktiv. Mein Name ist Victor. Ist Victor. Victor, Victor, Victor, Victor, Victor. Dankeschön. Na, geht's jetzt wieder? Verzeihung, Madame, mein Akku. Aha. Sag mal, Victor, hast du sonst noch irgendwelche bemerkenswerten Fähigkeiten? Eine Menge. Sie werden zufrieden sein, Madame. Solange Sie in meiner Nähe bleiben, sind Sie sicher. Mein Magnetfeld schützt Sie vor den Wächtern. Ich habe ein Schutzschild, das nicht einmal die schwarze Königin durchdringen kann. Wow. Das ist es, was mich so unwiderstehlich macht.